Nein, nein, der Herbst, so bunt und still, ist was er will, doch Wurzeln spalten ab vom alten, wohlbekannten Frühlingsland. Du bist doch der von weit weg her. Der ist er nicht, niemals gewesen, immer schon kein gleiches Wesen. Bestaunt, verkannt und doch verwandt, mit Sommern voll von Gold und Glanz, ohne Handschlag für Elefants, kein Lebenstanz. Niemals hier, doch er will wieder übers Meer zurück nach Norden.